Ganz kurz, Lukas hat es gerade schon gesagt, ich bin in der Redaktion der Zeitschrift Outside the Box. Ich habe die Ausgabe Nummer 5 und die Ausgabe Nummer 6 mitgebracht. Die liegen draußen an dem Tisch, die kann man da erwerben. Genau, also nach dem Vortrag, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann zu mir kommen und dann könnt ihr da eine kaufen. Ja, ich möchte meinem Vortrag, wie gesagt, über die Zeitschrift Die Schwarze Botin und deren feministische Kritik sprechen und über die autonome Frauenbewegung der 70er Jahre, da das der historische Kontext ist, in dem die Zeitschrift entstanden ist. Ich werde jetzt zum Anfang ganz kurz was zu der Zeitschrift sagen und dann zur Entstehung der autonomen Frauenbewegung, dann ganz kurz unterschiedliche Strömungen der autonomen oder der Frauenbewegung generell skizzieren, dann ganz kurz einen schlaglichtartigen Blick auf die sozialen und ökonomischen Veränderungen in den 60er, 70er Jahre werfen, die so den Hintergrund für die Entstehung der Frauenbewegung bildet. Und dann werde ich die Art feministischer Kritik vorstellen, die die Zeitschrift Die Schwarze Botin entwickelt und betrieben hat. Also jetzt als erstes zu der Schwarzen Botin selber, zu der Zeitschrift. Die Zeitschrift ist im Herbst 76 gegründet worden und erscheint als erstes mal in Berlin. Unter dem Titel Die Schwarze Botin Frauenhefte. Ich habe hier auch so ein bisschen schlechter Scan, aber das war die erste Ausgabe, die da erschienen ist. Dieses Titelblatt wurde auch erstmal beibehalten bis 1980. Die Zeitschrift wurde gegründet von der Historikerin Brigitte Klaassen und von der Journalistin Gabriele Göttle, die dann später auch bekannt wurde durch so Taz-Reportagen, also generell durch ihre Reportagen, aber die sie auch in der Taz veröffentlicht hat. Die Zeitschrift wird dann erstmal bis 1980 rausgegeben und dann gibt es einen Bruch in der Publikation, also ab dann von 1980 bis 83 erscheint sie erstmal nicht. Das hatte finanzielle Gründe und dann eben nach dieser zweijährigen Pause scheint dann Anfang 83 erscheint die Zeitschrift wieder. Brigitte Klaassen ist immer noch die Herausgeberin, aber Gabriele Göttlisch ist ausgeschieden und ab 83 sind dann noch die Juristin Branka Wechowski, die Redakteurin in Berlin und in Wien die Schriftstellerin Elfriede Jelinek, die wahrscheinlich eine der bekanntesten Autorinnen und Redakteurinnen der Zeitschrift ist. Und in Paris noch die Übersetzerin Marie-Simon Roland. Genau, und die Architektin Marina Auder wird Verlegerin und finanziert dann auch das Projekt bis 1987. Da wird dann die Schwarze Botin eingestellt und erscheint dann in der Form nicht wieder. Die Zeitschrift ist in 31 Ausgaben erschienen und hatte immer so eine Auflage von ungefähr 3.000 bis 5.000 Stück. Zum Vergleich, in demselben Jahr 76 und dann 77 sind zwei andere überregionale Zeitschriften in der Frauenbewegung gegründet worden, und zwar die Courage, Berliner Frauenzeitung. Die hatte am Anfang hat die mit 30.000 angefangen, also am Anfang glaube ich 10.000, das steigerte sich dann aber im SF im ersten halben Jahr auf 30.000. Und 1977 erscheint im Januar die Emma und hat gleich mal eine Auflage im sechsstelligen Bereich. Also die ging so an die 200.000 ran. Das heißt also, von der Auflagenstärke her ist die Schwarze Botin eine eher kleinere Zeitschrift. Aber sie ist genauso wie diese zwei anderen Zeitschriften eine überregionale Zeitung der Frauenbewegung. Ja, die Schwarze Botin versammelt, wenn man diese durchguckt, sieht man, dass die versammelt wissenschaftliche Aufsätze, Essays, literarische Texte, viele literarische Texte und Gedichte, Collagen und Glossen und satirische Kommentare. Und sie lässt sich nicht so ganz eindeutig zuordnen. Also sie ist keine rein akademische Zeitung, die akademische Diskussionen über das Geschlechterverhältnis führt. Sie ist aber auch keine reine Literaturzeitschrift. Sie ist aber auch keine Szenezeitschrift der Frauenbewegung, wie gerade zum Beispiel die Courage eine war, in der Informationen weitergegeben werden über Frauenfeste oder was in den Frauenzentren abläuft. Das findet man, so eine Art von Information findet man in der Schwarzen Botin nicht. Das heißt also, sie lässt sich nicht so ganz eindeutig zuordnen. Und das, denke ich, ist auch ein Teil ihres Programms, zu versuchen, so gängige Kategorien oder gängige Einordnungen in so Wissensordnungen oder Lesegewohnheiten, die aufzubrechen. Die Schwarze Botin selber verstand sich aber als ganz eindeutig als Teil der autonomen Frauenbewegung und war aber zugleich eine ihrer schärfsten Kritikerinnen. Und der Anspruch der Zeitschrift war, Zitat, die kritische Auseinandersetzung mit feministischer Theorie und Praxis einerseits, und die Zerstörung patriarchalischen Selbstverständnisses andererseits. Was darunter zu verstehen ist, werde ich natürlich dann im Lauf meines Vortrags auch noch mal ein bisschen ausführen. Kurz gesagt aber war die feministische Ideologiekritik, die die Schwarze Botin betrieb, sowohl die Kritik des gesellschaftlichen Bewusstseins über das Geschlechterverhältnis, als auch die Selbstkritik der Frauenbewegung oder eine feministische Kritik der Frauenbewegung, jedenfalls dem Selbstanspruch der Redaktion nach. Diese Kritik, also diese Selbstkritik der Frauenbewegung oder feministische Kritik des Feminismus ist nicht unbedingt das total Ungewöhnliche an der Zeitschrift, weil die Frauenbewegung, wenn man sich so die Quellen anschaut, eigentlich schon ziemlich schnell die eigenen Reihen auch kritisiert und die eigenen Theorieproduktionen, die eigene Praxis. Das heißt, die Frauenbewegung ist eine Bewegung, die durch ein sehr hohes Maß an Kritik in den eigenen Reihen, Selbstkritik, sich auszeichnet. Was aber die Schwarze Botin so ein bisschen besonders macht im Gegensatz zu diesen anderen Kritikformen in der Frauenbewegung, ist, dass sie provokative Satire als Mittel wählt der Ideologiekritik und dass sie auf der Negativität der Kritik beharrt. Was darunter zu verstehen ist, also diese Satire und was ich mit Negativität der Kritik meine, was diese Ideologiekritik kennzeichnet der Schwarzen Botin, das werde ich dann nachher nochmal ausführen. Jetzt möchte ich kurz zu der Entstehung und zur Entwicklung der autonomen Frauenbewegung ein paar Sätze sagen. Die Frauenbewegung in Westdeutschland entsteht zum Zuge der Bewegung von 68 und da nochmal, weil soweit ich das Programm von dieser Reihe überblickt habe, ging es da ja auch stark darum, diesen proletarischen Mai 68 oder das Proletarische von 68 stark zu machen. Bei der Frauenbewegung in Westdeutschland, die geht ganz, recht stark von dem studentischen Flügel von 68 aus, nämlich von dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, von dem SDS. Denn einige Aktivistinnen aus dem SDS haben sich zusammengeschlossen, so um 68, 69, um die Betreuung ihrer Kinder gemeinsam zu organisieren, weil sie selber ja im SDS mitarbeiten wollten, dort an den Theoriediskussionen teilhaben wollten, politische Arbeit machen wollten und gleichzeitig aber Kinder hatten. Und dieses Problem wollten sie eben kollektiv lösen. Und aus dieser Initiative, sich zusammenschließend, entstand dann erstmal die Kinderlagenbewegung, die Helke Sander, Marianne Herzog und Dorothea Ridder maßgeblich mit hervorgebracht haben. Und aus diesen ersten Zusammenkünften der Frauen innerhalb des SDS gehen dann auch die ersten feministischen Gruppen hervor, nämlich der Aktionsrat zur Befreiung der Frau in Westberlin und der Weiberrat in Frankfurt. Diese zwei Gruppen konfrontieren dann auch den SDS stark mit dem Geschlechterverhältnis in den eigenen Reihen und mit der eigenen vergeschlechtlichten Subjektivität. Das ist sozusagen der Aufschlag 68 oder im Jahr 68, 69, der SDS zerfällt dann ja auch, also das ist die Zeit, in der da das Ende des SDS eigentlich eingeläutet wird, in der Zeit gründen sich die Frauengruppen. Die Frauenbewegung aber als explizite Frauenbewegung entwickelt sich dann nochmal stark Anfang der 70er Jahre. Und sie erhält dann auch ziemlich schnell ziemlich großen Zulauf und differenziert sich dann auch bis Mitte der 70er Jahre ziemlich schnell dann auch schon aus in verschiedene Strömungen. Diese erste große Mobilisierung Anfang der 70er Jahre ist aber die Mobilisierung gegen den Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch verbietet. Der Kampf gegen den Paragraph 218, der wurde damals noch Anfang der 70er von unterschiedlichen Gruppen gemeinsam getragen. Also da waren noch Frauen aus den Parteien dabei, Frauen, die in anderen gemischgeschlechtlichen linken Gruppen mitgearbeitet haben, Frauen sogar auch aus der SPD und aus den Gewerkschaften, die alle zusammen haben da gegen diesen Paragraphen mobilisiert, der in der Zeit bis 75, 76 auch reformiert wurde. Allerdings konnten die Frauen da tatsächlich ihre Forderungen, diesen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, nicht durchsetzen. Aber jedenfalls war die Mobilisierung erstmal noch eine, die mit unterschiedlichen, so ein bisschen politischen Strömungen, unterschiedlichen Milieus da so zusammengearbeitet hat. In der Zeit aber gründen sich auch schon Frauengruppen, die sich als autonome Gruppen verstehen, die explizit auch beginnen, sich nicht mehr mit Männern zu treffen, also sozusagen Gruppen zu gründen, in denen Männern explizit keinen Zugang haben und die aufhören, mit gemischtgeschlechtlichen linken Gruppen zusammenzuarbeiten. Dieser Flügel dieses Aufbruchs der Frauen bezeichnet sich selber dann eben auch als autonome Frauenbewegung. Und diese Autonomie bedeutete dem Selbstverständnis dieser Bewegung oder dieser Gruppen nach einerseits die Unabhängigkeit eben von gemischtgeschlechtlichen Gruppen der Neuen Linken, aber auch der Parteien oder der Gewerkschaften und auch deren Art, Politik zu betreiben. Genauso wie die Unabhängigkeit von bevormundenden Institutionen, wie zum Beispiel der Ehe oder der Familie, oder auch eine Autonomie von der Gynäkologie, die als biopolitische oder sozialtechnologische Institution kritisiert wird. Oder auch der Versuch, sich autonom von staatlicher Fürsorge und Fürsorgeeinrichtungen zu organisieren. Außerdem gerieten auch gesellschaftliche Orte der Wissensproduktion, wie beispielsweise Universitäten, in das Visier der feministischen Kritik. Das heißt also, dieser Autonomieanspruch als Unabhängigkeit von war so ein recht breiter und so ein recht weiter. Zugleich aber verstand die autonome Frauenbewegung Autonomie auch als Selbstbestimmung zu, nämlich Selbstbestimmung des eigenen Lebens. Und in den Frauenzentren, die bis Mitte der 70er Jahre gegründet wurden, und auch den Frauengesundheitszentren, in den Selbsterfahrungsgruppen und Zeitschriften, sollte die Arbeitsweise, die kollektive Arbeitsweise, die Inhalte und die Themen basisdemokratisch und unhierarchisch gestaltet und organisiert werden. Und vor allem sollte die persönliche Lebensweise selbstbestimmt werden. Also ob man mit Kindern lebt oder nicht, ob man in einer Frauen-WG leben möchte oder nicht, ob man heiraten möchte oder nicht, ob man in einer lesbischen Beziehung leben möchte oder nicht. All das stand plötzlich zur Diskussion und all dies sollte diesem Autonomieverständnis nach selbstbestimmt werden von den Frauen. Also Gegenstand und Auseinandersetzung und der Kritik wurden alle gesellschaftlichen Bereiche. Lohnarbeit und Hausarbeit genauso und die geschlechtliche Arbeitsteilung, genauso wie gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse und eine Kritik an der Abwertung von Frauen und von Weiblichkeit wurde geübt. Genauso gab es eine Auseinandersetzung um reproduktive Rechte, Gewalt und wie gesagt die Formen und Inhalte von Politik. Genauso wie die universitäre oder auch linke außeruniversitäre Theorieproduktion geriet in die Kritik, genauso wie die Vergeschlechtlichung von Wissen und auch von Kunst und Literatur. Dazu auch noch später mehr. Nach diesem ganz kurzen Abriss und Bild von der Frauenbewegung von Ende der 60er bis ungefähr Mitte der 70er und diesem Beginn der Etablierung dieser Projekte, möchte ich jetzt ganz kurz was zu den Strömungen der Frauenbewegung sagen. Anfang der 70er Jahre mit dem Verfall des SDS diversifiziert sich ja auch die Neue Linke aus in unterschiedliche Strömungen wie antiautoritäre Spontis oder K-Gruppen, später dann Ende der 80er in die Alternativ- oder Ökologiebewegung und eben auch in die Frauenbewegung. Und die Frauenbewegung selber differenziert sich dann aber auch nochmal aus. Das ist immer so ein bisschen schwierig, da so klare Strömungen klar abzugrenzen und eine klare Kategorisierung zu üben. Ich möchte das aber trotzdem versuchen, um so ein bisschen ein deutlicheres Bild zu bekommen, auf welchem Flügel sozusagen diese Zeitschrift Die Schwarze Botin sitzt. Ich würde als erstes unterscheiden, dass es einen sozialistischen Flügel der Frauenbewegung gibt, der nicht von den spezifischen Problemen der Frauen erstmal ausgegangen sind, sondern so ganz grob die Position vertrat, dass die Frauen aus ihrer Isolierung und Isolation im Haushalt befreit werden müssen und als Lohnarbeiterinnen in den Produktionsprozess einbezogen werden müssen. Zu dem Zweck, dass sie am Klassenkampf teilnehmen können, der dann ja eben zu der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft führt und eben zum Sozialismus. Für die Position steht der Sozialistische Frauenbund Westberlin exemplarisch, der sich auch aus diesem Aktionsrat herausgegründet hat. Im Unterschied zu diesem Flügel der Frauenbewegung versucht eben die autonome Frauenbewegung eine selbstständige Politik zu machen. Das bedeutete, dass sie versucht haben, von der Lebenswirklichkeit der Frauen auszugehen und von den Problemen, die sich den Frauen im Alltag gestellt hat. Wichtig ist mir da nochmal, dass dieser autonome Flügel sich durchaus bis Mitte der 70er oder bis Ende der 70er Jahre auch als sozialistisch begriffen hat. Also das Sozialistische ist sozusagen nicht der Unterschied, sondern der Ansatzpunkt, wo Theorie und Praxis ausgehen. Ende der 80er gerät dann ja generell in der Linken so ein bisschen der Sozialismus in den Hintergrund und das passiert dann auch mit der Frauenbewegung. Zu dem Unterschied zwischen jetzt diesen Flügeln oder diesem sozialistischen Frauenbund West-Berlin und diesen autonomen, aber auch sozialistischen Formen des Feminismus, kann ich einen Artikel aus der Zeitschrift Outside the Box empfehlen, nämlich der Artikel Probleme des sozialistischen Feminismus vom Aktionsrat zum sozialistischen Frauenbund von Maria Neuhaus, die heute Abend ja auch da ist. Genau, und das ist erschienen in der Outside the Box Nummer 5 und ich habe die auch dabei. Okay. Nochmal ganz kurz weiter in diesen Strömungen. Also wir haben jetzt diesen sozialistischen, dann diesen autonomen sozialistischen und innerhalb dieses autonomen sozialistischen wird dann auch nochmal oft zwischen Gleichheits- und Differenzfeminismus unterschieden, der sich innerhalb dieser Frauenbewegung herausgebildet hat. Unter dem Gleichheitsfeminismus wird ja so allgemein oder ja, Feminismus verstanden, der von der prinzipiellen Gleichheit von Männern und Frauen qua Menschsein ausgeht. Und der Gleichheitsfeminismus kämpft vornehmlich auf dem Feld von Politik und Recht, würde ich sagen. Nämlich da, wo halt die ja, juristische Gleichheit zum Beispiel nicht durchgesetzt ist. Mit dieser Unterscheidung Gleichheits- und Differenzfeminismus gehen oftmals auch Vorurteile gegenüber dem Differenzfeminismus einher. Deshalb habe ich das jetzt auch nochmal aufgebracht, weil ich den Eindruck habe, dass da ja auch oft so ein bisschen schräge Bilder über den Differenzfeminismus im Umlauf sind. Dieser Differenzfeminismus hat nämlich spätestens seit den 90ern so einen recht schlechten Ruf, weil darunter ein Feminismus verstanden wird, der einen wesentlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen setzt und ein Wesen der Frau fixiert, im schlechtesten Fall auch noch biologisch begründet und eigentlich gesellschaftliche Eigenschaften und Fähigkeiten von Frauen, also die sozusagen gesellschaftlich qua Arbeitsteilung oder Geschichte, Kultur entstanden sind, als biologische essentialisieren. Das wird diesem Differenzfeminismus dann auch angelastet. Das ist nicht ganz falsch. Es gab in der autonomen Frauenbewegung diese Tendenz, auch nicht unbedingt gering. Allerdings ist es ein bisschen ein einseitiges Bild, denn um diese Frage, was eigentlich Geschlechterdifferenz ist, hat sich schon von Anfang an, also Anfang, Mitte der 70er Jahre, wo dann auch eine theoretische Auseinandersetzung beginnt, haben sich da sehr viele Konflikte und Auseinandersetzungen genau um diese Frage drum, wurden da in Gang gesetzt. Nämlich gab es sozusagen zu dieser Tendenz, diesen Differenzfeminismus so zu verstehen, gleichzeitig eine Tendenz, die versucht hat, die Frage zu stellen, wie eigentlich die Geschlechterdifferenz in der Geschichte entsteht und in der Gesellschaft entsteht und wie und weshalb diese Differenz überhaupt wirkmächtig wird und welche Bedeutung sie eigentlich erhält. Genauso wurde auch die Frage gestellt, wie die Wahrnehmung und das Denken durch diese Differenz, die sexuelle Differenz oder diese Differenz der Geschlechter eigentlich geprägt ist. Und genau zu dieser zweiten Strömung, also dieser letzten Strömung, würde ich die Zeitschrift Die Schwarze Botin zählen. Ich würde jetzt also sagen, dass man sozusagen statt Differenzfeminismus vielleicht besser von kulturellem Feminismus spricht, der sich nämlich um eben diese Entstehung und auch die kulturelle Dimension, die Bedeutungsdimension von der Geschlechterdifferenz kümmert und die Politik dieses kulturellen Feminismus war eben eine Politik der Umwertung der Werte. Das ist sozusagen das Gemeinsame dieser zwei Strömungen, würde ich sagen. Ja, nach dieser knappen Einordnung und Charakterisierung unterschiedlicher Strömungen möchte ich jetzt etwas zu den ökonomischen und sozialen Veränderungen zur Zeit der autonomen Frauenbewegung oder auch ein bisschen davor sagen. Ende der 50er Jahre werden nämlich staatliche oder ab Ende der 50er Jahre werden staatliche Maßnahmen durchgesetzt, die eine neue Konfiguration des Geschlechterverhältnisses begleiten oder dazu beitragen, zu dieser Neukonfiguration. Ich habe da so ein paar Beispiele. 1958 wird das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, in dem das Recht des Ehemanns, über die Arbeitskraft der Frau zu verfügen, eingeschränkt wird. Er kann nämlich ab dem Zeitpunkt nicht mehr darüber bestimmen, ob die Frau lohnarbeiten geht oder nicht. Außerdem wird auch das Recht des Ehemanns eingeschränkt, über das Einkommen und das Vermögen der Ehefrau zu verfügen. Beide Ehepartner sollen dann gleichberechtigt über dieses Vermögen entscheiden. Es ist allerdings so, dass Ende der 50er Jahre die Frau immer noch darauf festgelegt wird, dass sie für ihre Pflichten in Ehe und Familie nicht vernachlässigen darf, auch wenn sie lohnarbeiten geht. Aber sie selber kann entscheiden, ob sie lohnarbeiten geht oder nicht. 20 Jahre später, in der Eherechtsreform von 1977, wird dann diese qua Gesetz festgelegte geschlechtliche Arbeitsteilung aufgehoben. Bis dann, also bis 1977, waren Ehefrauen gesetzlich zur unbezahlten Hausarbeit verpflichtet. Das heißt also, oder worauf ich raus will, ist so ein bisschen, dass da die Weichen dafür gestellt werden, dass die Frauen langsam ebenfalls tendenziell doppelt freie Lohnarbeiterinnen werden. Also ihre Arbeitskraft in Form der Ware auf diesem Markt verkaufen können, und in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft wird unter anderem dadurch ja auch die Gleichheit sozusagen der Subjekte hergestellt. Zu dieser tendenziellen, ich sage tendenzielle Freisetzung der weiblichen Arbeitskraft, weil die tatsächliche dann erst so in den 90ern und dann erst in den Nullern stattfindet, aber juristisch sozusagen, vollzieht sich der Prozess schon früher. Also zu dieser tendenziellen Freisetzung der weiblichen Arbeitskraft kommt dann noch die sogenannte Bildungsexpansion dazu. Das heißt, ab den 50ern und dann verstärkt in den 60er Jahren kamen auch Frauen immer mehr in den Genuss von qualifizierter Ausbildung und auch von Universitätsabschlüssen. Ein weiterer kurzer Aspekt, den ich reinwerfen möchte, ist die Veränderung der bevölkerungs- und biopolitischen Entwicklung. Durch die Einführung der Antibabypille Anfang der 60er, 1961, und dann eben diese Reform des Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch zwar immer noch im Strafgesetzbuch lässt, aber eine bisschen größere Entscheidungsfreiheit der Frauen ermöglicht durch eine Indikationslösung. Wichtig an diesen jetzt so ganz kurz nur angerissenen Aspekten oder an dieser Entwicklung scheint mir Folgendes. Erstens kam da ein Prozess in Gang, der bis heute anhält, nämlich die tendenzielle Entnaturalisierung von bis dato naturwüchsigen Tätigkeiten und Beziehungen. Das heißt also, dieser weibliche Lebenszusammenhang und das Geschlechterverhältnis werden zunehmend zu einem rein gesellschaftlichen oder immer mehr gesellschaftlichen Verhältnis, das heißt also radikal entnaturalisiert. Und zweitens begann sich die Lebenswelt der Frauen so zu ändern, und auch Möglichkeitsspielräume begannen sich zu öffnen, die für die Müttergeneration der Frauen noch nicht gegeben waren und die diese Mütter sozusagen nicht gekannt haben. Und ich denke, dass da die gesellschaftlichen Erfahrungsmuster, die qua Sozialisation an diese Töchter weitergegeben wurden, nicht mehr zu dieser Lebenswirklichkeit ganz gepasst haben. Wie gesagt, diese Entnaturalisierung löst die Frauen aus diesen naturwüchsigen Banden, die jahrhundertelang ihr Leben bestimmt haben, und plötzlich war eben nicht mehr klar, dass man als Frau heiraten und Kinder kriegen sollte und für den Haushalt zuständig war, und Frau sein bedeutete nicht mehr zwangsläufig Mutter sein, Ehefrau sein, und die Frauen hatten plötzlich durch die rechtliche Gleichstellung und den Verkauf ihrer Arbeitskraft die Möglichkeit, auch ohne den Ehemann zu leben. Darüber hinaus können sie jetzt auch ihre Intellektualität entwickeln, ohne dass sie ihre Sexualität aufgeben, also ohne dass sie Jesus heiraten und ins Kloster gehen. Bemerkenswerterweise thematisiert diese autonome zweite Frauenbewegung auch einen Umstand, der, soweit ich weiß, in der ersten Frauenbewegung im 19. Jahrhundert noch nicht so stark in den Fokus gerückt ist. Nämlich die Frau als Frau. Also die Frau, die nicht für andere ist, also noch Mutter ist eigentlich oder Ehefrau ist eigentlich, also auf den Mann bezogen ist, sondern die Frau für sich. Also weibliche Individualität wird plötzlich thematisierbar. Und ich denke, dass das Entwicklung oder eine Tendenz ist oder eine Entwicklungstendenz, die diesen kulturellen Feminismus, also diesen Teil der autonomen Frauenbewegung, den ich gerade als kulturellen Feminismus gekennzeichnet habe, dass die sich der sich anfängt, die Frage zu stellen, was eigentlich Frau sein bedeutet und bedeuten kann. Oder was Weiblichkeit ist oder worin eigentlich eine weibliche Identität besteht oder bestehen könnte oder sollte. Ich denke, es ist klar geworden, dass sozusagen diese Frage nach dieser weiblichen Identität und dieser Frage, was Frau sein überhaupt ist, dass das nicht die einzige Frage der Frauenbewegung ist. Sozusagen. Das ist die, von der ich sagen würde, dass dieser kulturelle Feminismus sie aufwirft. Und ich hebe darauf ab, weil diese Frage die Folie oder eine Folie ist, vor der die Schwarze Botin ihre Kritik entwickelt. Und nämlich eine Frage, von der sie sich auch abstößt und vor allem stößt sie sich auch von den Antworten ab, die ihrer Ansicht nach, also der Ansicht der Schwarzen Botin nach, von der autonomen Frauenbewegung gegeben wird. Ja, nach diesem Versuch der Einordnung komme ich jetzt dann auch tatsächlich zu der Zeitschrift Die Schwarze Botin. Wie gerade schon gesagt, entwickelt die Schwarze Botin ihre Kritik in der Abgrenzung, also ziemlich stark in der Abgrenzung zu bestimmten Tendenzen, die in der Frauenbewegung da waren. Und sie spitzt aber diese Tendenzen zu. Ich denke, das ist ein Mittel der Kritik. Dadurch aber vereinseitigt sie durchaus auch die Frauenbewegung. Die Mittel der Kritik, das hatte ich am Anfang ganz kurz schon erwähnt, sind meines Ansichts nach die Satire. Und der Modus der Kritik habe ich als Negativität der Kritik bezeichnet. Darin, denke ich, liegt die Spezifik dieser Ideologiekritik der Zeitschrift. Und was ich jetzt unter dieser Negativität der Kritik verstehe, das möchte ich jetzt dann weiter ausführen. Dazu gehe ich jetzt nochmal ganz kurz zurück auf das eben Gesagte, nämlich auf diese Frage, was eigentlich dieses Frausein und Weiblichkeit, was das eigentlich bedeutet, diese historisch entstandene Frage. Auf diese Frage gibt nämlich die autonome Frauenbewegung eine Antwort durch die Praxis der Selbsterfahrung. Diese Selbsterfahrungspraxis war eine, die in den sogenannten Selbsterfahrungsgruppen praktiziert wurde, und in diesen Selbsterfahrungsgruppen tauschten sich Frauen über ihre Erlebnisse aus der Kindheit und der Jugend, aus ihrem Alltag, aus ihrer Arbeit, also Lohnarbeit oder auch Hausarbeit, aus, und sie besprachen auch ihre Freundschaftsbeziehungen und auch ihre Liebesbeziehungen, ihre sexuellen Erfahrungen und körperliche Bedürfnisse und Erfahrungen. Dieser Austausch wurde dann gemeinsam analysiert, aber mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Also es gab unterschiedliche Selbsterfahrungsgruppen und da ein bisschen so unterschiedliche Vorstellungen, warum man diese Selbsterfahrung machen sollte. Den einen ging es ein bisschen stärker um die Analyse der gesellschaftlichen Situation der Frau, und sie versuchten da eben von diesen Erfahrungen der Frauen auszugehen. Und durch diese Analyse sollte auch eine politische Strategie entwickelt werden können. Und es gab aber eben auch Gruppen, die stärker auf das Erleben einer Gemeinschaft abgezielt haben, also ein Erleben einer Gemeinschaft auf Basis von geteilten Erfahrungen. Diese Unterschiede beachtet, so denke ich, meines Erachtens die Schwarze Botin oder die Autorin der Schwarzen Botin nicht, sondern erteilt der Selbsterfahrungspraxis eine scharfe Absage. Sie sah nämlich in der Selbsterfahrungspraxis eigentlich nur Kritikfeindlichkeit und die Verdinglichung von der weiblichen Identität. Diese weibliche Identität werde gerade dadurch fixiert, dass scheinbar alle Frauen die gleichen Erfahrungen machen, sich also in den Erfahrungen gleichen. Und in der ersten Ausgabe von 1976 schreibt Gabriele Göttle in ihrem Vorwort mit dem Titel Schleim oder nicht Schleim, das ist hier die Frage, anstelle eines Vorworts, Zitat, könnt ihr auch hier mitlesen: So macht das Verlangen nach Selbsterfahrung und Selbstbestätigung das Selbst immer unsichtbarer. Frau lässt sich getrost Gedanken kommen, ohne sich welche zu machen. Die neu entdeckten Sinne, neue Zärtlichkeit, Eigenkörperlichkeit und so weiter, sollen für das Denken sorgen, sorgen aber nur für sich selbst. Damit ist garantiert, dass die neuen Erfahrungen gar nicht erst gemacht werden können oder immer wieder nur die alten gemacht werden. Und um das nochmal weiter zu bebildern, noch ein weiteres Zitat aus einem Text ebenfalls von Gabriele Göttle von einem Jahr später aus der Schwarzen Botin, aus dem Text Gedanken über mögliche Formen feministischer Anarchie. Da schreibt die Autorin: Es ist leicht, auf der Suche nach Identität in die Frauenbewegung zu geraten, noch leichter, solche dort zu finden in der Subjektivität gemeinschaftlicher Leidenserfahrungen. Was weniger leicht, ist offenbar der Schritt von der Erfahrung zur Veränderung von Erfahrungswirklichkeit. Es wäre wichtig, die scheinbare Vorgegebenheit von Identität zu analysieren, umso mehr, wenn sie sich als neues Verhaltensklischee innerhalb der Frauenbewegung einlistet. Diese Haltung zu der Selbsterfahrung in der neuen Frauenbewegung, in der autonomen Frauenbewegung, zieht sich auch durch in der Schwarzen Botin. Und in der 19. Ausgabe aus dem Jahr 1983 kommen auch die Herausgeberin Brigitte Klaassen und die Journalistin Uta Ruge nochmal darauf zu sprechen. Und Brigitte Klaassen nennt dort die Selbsterfahrungsgruppen zur Sanierung der Psyche. Des Weiteren kritisiert Klaassen an der Frauenbewegung: Andererseits wurden die Qualitäten der Frau besonders hervorgehoben, eben ihr Verzicht auf Gewalt, ihr Bereitsein zum Frausein, wobei das Frausein jetzt plötzlich als das andere und bessere hervorgehoben wurde. Während in der ersten Frauenbewegung eher versucht wurde, die Geschlechterdifferenz zu eliminieren oder ein Maß an Gleichheit herzustellen, ohne gleich an Androgynität zu denken, wurde jetzt die Differenz betont. Diese Weiblichkeit betonte alle Tugenden, die Männer an Frauen immer so geschätzt hatten und die ihre Unterlegenheit ausmachten. In den Augen der Schwarzen Botin führt also diese Selbsterfahrungspraxis der Frauenbewegung dazu, dass diese Frauengruppen auf eine Bestimmung von weiblicher Subjektivität und weiblicher Identität zurückgreifen, die den Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft immer schon zugestanden worden ist. Das heißt also, die Frauenbewegung, so die Kritik der Schwarzen Botin, habe begonnen, eine Identität Frau zu verfestigen und das positiv aufzuwerten, was bisher die Rückseite des männlichen Subjekts gebildet hatte, nämlich Sinnlichkeit, Natürlichkeit, Emotionalität. Damit aber, so verstehe ich Klaassen in der Schwarzen Botin, würden nur androzentrische Weiblichkeitsbilder weitergeschleppt werden. Das heißt also, die Autorinnen der Schwarzen Botin gingen davon aus, dass diese Vorstellung von einer authentischen weiblichen Erfahrung, die durch gemeinsames Sprechen in den Selbsterfahrungsgruppen zu einer Erkenntnis führen sollen, dass diese Vorstellung schon von Normen und Werten der androzentrischen Gesellschaft durchdrungen ist. Und diese Gesellschaft, genauso wie ihre Normen und Werte, schienen für die Autorinnen der Schwarzen Botin nichts weiter zu sein als hemmungslose Ausbeutung und Abfallkultur. Dieses Urteil fällt ein Artikel, der anonym erschienen ist, in der zweiten Ausgabe. Ich lese das Zitat vor. Der geordnete moralische Lebenswandel des Bürgers, der sich aus Sparsamkeit, Fleiß, Pflichterfüllung, Zuverlässigkeit und sorgfältiger Kalkulation der Gewinne zusammensetzt, hat all das, was er an Fortschrittlichkeit und Kultur erbracht hat, als Abfallprodukt erbracht. Und gerade damit ist er legitimiert worden bis heute. Diese schöne Harmonie von hemmungsloser Ausbeutung und Abfallkultur stellt sich heute aber sehr deutlich als Ehe zwischen einem Blinden und einem Lahmen heraus, denen nichts weiter fehlt als der Gnadenstoß. Ich denke, hier drückt sich eine Geste der totalen Ablehnung dieser Gesellschaft aus, die, so scheint es, nichts als Abfallkultur und hemmungslose Ausbeutung darstellt. Die feministische Kritik aber, die diese Geste der totalen Ablehnung beinhaltet, kann, so denke ich, dann aber auch auf nichts aufbauen. Sie kann also diesen Kritikmodus, den man von Marx kennt, nämlich Bildungselemente einer neuen und die Umwälzungsmomente einer alten Gesellschaft schon in der jetzigen Gesellschaft zu finden, auf so einen Kritikmodus scheint sie sich nicht verlassen zu können. Oder daran scheint sie nicht anknüpfen zu können. Vielmehr erscheint also diese Gesellschaft als ja, eher Verblendungszusammenhang oder als totale Vergesellschaftung. Für diese feministische Kritik der schwarzen Botin scheint es also keine positive Bestimmung von Frau sein und kein ungebrochenes Vertrauen auf ein feministisches Subjekt möglich zu sein. In dem gerade schon genannten Artikel aus der 19. Ausgabe, das war ein Gespräch von Brigitte Klaassen und Uta Ruge, tritt diese Haltung der Negativität nochmal deutlich hervor. Brigitte Klaassen zählt da eben auf, erstens Kritikpunkte an der Frauenbewegung und dann auch, was die Frauenbewegung in ihren Augen verpasst hat, zu diskutieren. Die Frauenbewegung hätte sehen können, so Klaassen, dass man jeden Grund hat, sich zu hüten vor der Gewalt des Positiven. Dass, wenn es um die Konstruktion des Bösen geht, gegen die wir das Gute sind, über die eigene Zerstörung, also Geschichte, nicht nachgedacht werden darf. Dass so etwas ein intellektuell feindliches Klima schafft, weil es das braucht. Aber diese Beschäftigung hat eben nicht stattgefunden. Die Frauenbewegung hat in ihrer Sucht, Positives bieten zu wollen, die Gelegenheit verpasst, negativ zu sein. Sich hüten vor der Gewalt des Positiven und negativ sein. Das sind also in den Augen von Brigitte Klaassen die Aufgaben einer feministischen Kritik. Und aus dieser Haltung, denke ich, resultiert die Negativität, oder das, was ich mit Negativität der Kritik meine, die Ideologiekritik der schwarzen Botin kennzeichnet. Da stellt sich jetzt natürlich so die Frage, wie man dann weitergeht. Also wenn man sozusagen festgestellt hat, das Einzige, was man machen kann, ist negativ sein. Und in ihrer Art der Ideologiekritik versuchen da Klaassen und Ruge auch eine Antwort drauf zu geben. Denn in diesem Gespräch entspinnt sich kurz so ein Dialog, also kurz bevor sie das sagen mit dieser Gewalt des Positiven, entspinnt sich ein Wortwechsel, wo ich einen Ausschnitt kurz vorlesen möchte. Und sie zitieren da oder beziehen sich da auf Theodor Adorno. Klaassen sagt da: Da Frauen angeblich zur Passivität neigen, könnten sie sich doch einmal ganz verweigern. Direkte Rezepte kann man selten geben, auch wenn die Frage kommt, wo bleibt das Positive oder wo bleibt wenigstens das Negative. Und dann sagt Ruge in der Kritik der Verhältnisse, und Klaassen antwortet, ja, nur käme es, um bei einem deutschen Dichter zu bleiben, auf die Veränderung der Verhältnisse an, oder nur wenn, was ist, sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Und dieser letzte Teil des Zitats ist eben eine Anspielung auf die negative Dialektik von Adorno. Klaassen und Ruge formulieren eigentlich so eine Art Aporie, die sie zu der Grundlage ihrer feministischen Kritik machen. Zwar erscheint den Autoren der Zeitschrift die Gesellschaft, auf deren Boden auch die Frauenbewegung steht und auf deren Boden auch die Frauenbewegung entsteht, als von Gewalt durchdrungene Abfallkultur und hemmungslose Ausbeutung. Und genau deswegen scheint erstmal kein Ausgangspunkt für feministische Theorie und Kritik einfach so gefunden werden zu können. Und dennoch scheint es ja um Veränderungen gehen zu sollen oder scheint da Veränderungen noch gewollt zu werden. Das heißt also, dennoch soll an weiblicher Subjektwerdung und auch Individuierung und an der Möglichkeit zur Veränderung festgehalten werden. Ich denke, man kann diese Aporie weiterdrehen und sagen, diese Art von feministischem Denken oder diese Aporie dieser Art feministischen Denkens liegt in der Ansicht, dass weibliche Individualität unmöglich bleibt in einer Gesellschaft und einer Kultur, in der Individualität allgemein und Freiheit nur in einer männlichen und dadurch auch beschränkten und verstümmelten Form möglich ist. Und diese verstümmelte Form besteht darin, dass sie eben diese Individualität, die möglich ist, nur auf der Verdrängung all dessen, wofür kulturgeschichtlich Weiblichkeit steht, möglich ist. Und trotz dieser Situation, also dieser eigentlichen Unmöglichkeit, muss an der Entwicklung von weiblicher Individualität festgehalten oder diese vehement eingefordert werden. Das ist so der Modus der Kritik, den ich als Negativität der Kritik bezeichnet habe. Man könnte also sagen, Brigitte Klaassen und Uta Ruge beantworten die Frage nach der Bedeutung von Frau sein und Weiblichkeit mit der Forderung erstmal negativ sein. Und von der Frauenbewegung fordern sie ja auch explizit, sich zu verweigern. Das ist jetzt für eine politische und soziale Bewegung eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Denn jede Handlung oder jede Tätigkeit ist in der Wirklichkeit oder in der Gesellschaft ist immer schon eine positive Setzung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Positiv jetzt nicht in dem Sinne, dass es eben in einem Wertsinne, also eine Wertung, sondern es ist einfach eine, wenn man handelt, wenn man etwas tut, dann ist da nicht nichts. Diese Negativität der Kritik lässt sich also nur aufrechterhalten, wenn es ums Denken und um Theorie geht und weniger um die gesellschaftliche materielle Praxis. Deshalb denke ich, ist es auch kein Zufall, dass die Schwarze Botin in ihrer ersten Ausgabe fordert, Zitat, diejenigen, welche meinen, dass die Schwarze Botin ohne Widersprüche sein müsse, müssen alte Lese- und Denkkategorien abstreifen. Also alte Denkkategorien abstreifen und vor dem Hintergrund, dass der Wunsch die Veränderung ist, neue Denkkategorien hervorbringen, das scheint also die Aufgabe zu sein, vor der die Frauenbewegung und der Feminismus in den Augen der Schwarzen Botin steht. Was meinen die mit Widersprüche, innere Widersprüche, oder? Da kommen wir später zu. Vielleicht kannst du dir die Frage einfach merken. Danke. Ich möchte noch mal kurz diesen Gedanken von vorher darauf noch mal kurz zurückkommen. Um auch noch mal zu erhellen, ja, worin auch ein mögliches Potenzial von dem, dass sie sich da jetzt nur auf Denken und nur auf Theorie beziehen, liegen könnte. Wie am Anfang gesagt, war diese Lebenswelt der Frauen und die Erfahrungsmuster in so einer Veränderung begriffen. Das heißt also, die Frauen waren mit einem sich verändernden Geschlechterverhältnis konfrontiert. Und das verhältnismäßig Neue, wie vorhin gesagt, bestand also darin, dass die Frau herausgelöst wurde aus so naturwüchsigen Bestimmungen, die mit Muttersein und Ehefrausein erstmal jahrhundertelang gegeben waren. Also aus dieser Bezogenheit auf den Mann und auf ihre gesellschaftliche Funktion als Gebärerin, das kam zu einem Ende. Die Forderung der Schwarzen Botin, neue Denkkategorien zu entwickeln, zielt also darauf, diese ja noch diffuse Erfahrung in dieser Veränderungssituation bewusst zu machen, zu begreifen und zu einem Ausdruck zu bringen. Dieses zu einem Ausdruck bringen stellt sich aber als einigermaßen kompliziert dar. Denn die sprachlichen und gedanklichen Ausdrucksmöglichkeiten waren ja selber durchdrungen oder sind ja selber durchdrungen von dem androzentrischen Geschlechterverhältnis. Um das kurz ein bisschen vielleicht anschaulicher zu machen, die Frauengestalten, wie sie in der Geschichtsschreibung oder in der Literatur oder in der Kunst auftauchen, sind ja Bilder von Frauen, die die Projektion von Männern sind. Das heißt, die Vorstellungen von Weiblichkeit und das Bild der Frau spiegelt eher, in der Geschichte, in der Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, in der Literatur, spiegelt eher männliche Wünsche, ihren Neid und ihr Begehren, ihren Hass auf Frauen wider, als dass sie selbst Repräsentationen von Frauen in ihrer Lebenswirklichkeit sind oder waren. Die Frauenbewegung oder speziell die Schwarze Botin, würde ich sagen, sehen sich also vor das Problem gestellt, eine neue gesellschaftliche Situation und die mit ihr entstehenden Erfahrungen zum Ausdruck und damit zu Bewusstsein bringen zu wollen, aber nur auf vom männlichen Blick verstellte Bilder und Projektionen zurückgreifen zu können. Das heißt also nicht einfach auch nur so auf die unmittelbar gegebene Sprache, Ausdrucksmöglichkeiten, Bilder nehmen zu können als Mittel, um diese neuen Erfahrungen auszudrücken. Und die Feministinnen verfolgten auch dieses Problem bis eben hinein in die Sprache und die Bedeutungsproduktion. Ich denke, das ist der Hintergrund, vor dem die Schwarze Botin in der Negativität der Kritik einen Ausweg sucht oder versucht. Das heißt also, die Zeitschrift, denke ich, ist ein Zeugnis des Ringens um Ausdruck, Darstellung und Gestaltung gesellschaftlicher Erfahrungen von Frauen, die erstmal nicht ausdrückbar oder nicht sagbar, unsagbar schienen, diesen Frauen damals. Ich denke, das drückt auch der Satz aus, den ich als Titel meines Vortrags gewählt habe, nämlich, das ist ein Zitat auch aus der ersten Ausgabe, der Satz lautet so: Das Unvorstellbare ist nicht das Unmögliche. Das heißt, also dieser Satz spricht nicht einmal davon, dass es eine Möglichkeit gibt, sondern der Satz, diese Möglichkeit scheint nicht mal positiv benannt werden zu können. Also man kann nicht mal sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass das Unvorstellbare in die Wirklichkeit kommt. Das Unvorstellbare, das die Grenze also dieser Vorstellungswelt sprengt oder sprengen könnte, das also jenseits des gerade Vorstellbaren liegt, ist eine Möglichkeit, die noch nicht mal als Möglichkeit sagbar scheint, aber irgendwie dennoch ein Moment dieser Wirklichkeit ist. Das heißt also, das, ja, wovor sich die Schwarze Botin und die Autorin der Schwarzen Botin, diese Situation, vor der sie sich gesehen haben, ist reichlich kompliziert und wirkt reichlich auswegslos. Aber wie gesagt, ich denke, was sie tun, ist eben ein Ringen, um einen Ausdruck zu finden und eine Darstellung und eine Gestaltung dieses scheinbar nicht Sagbaren oder dieser neuen Erfahrungen, die irgendwie diffus durch Veränderungen in der Gesellschaft hervorgerufen waren, aber noch nicht sagbar, noch nicht greifbar, geschweige denn begreifbar zu sein schienen. Und dieses Ringen um ja Ausdruck, Darstellung oder Gestaltung, das möchte ich jetzt nochmal an zwei Beispielen erläutern. Erstens handelt es sich um einen Bericht von Elfriede Jelinek aus der Schwarzen Botin Nummer 2 von 77. Und zweitens um einen kurzen Ausschnitt des Textes Das Gaumentheater des Mundes von Ginka Steinwachs von 1983. Als erstes zu diesem Text von Elfriede Jelinek. Der Text trägt den Titel Eine Versammlung und ist ein Bericht von einem Autorinnen- und Schriftstellerinnen-Treffen, das im November 76 in Berlin stattgefunden hat. Und zur Diskussion auf diesem Treffen stand die Frage, was feministische Literatur sei. Mit spitzer Feder kommentiert Jelinek die Diskussion auf dem Treffen und schreibt: Sehr beliebt waren Erlebnisschilderungen vom Alltag der Schriftstellerinnen, Gattinnen und Mütter, alles eine Person, außerdem die Beschreibung von Schwangerschaftsnarben. Bejubelt wurde Margot Schröder, die sagte, dass sie ihren Hängebusen liebt. Nicht bejubelt wurde Gisela Steinwachs, die in ihrem Beitrag eine Verbindung zog zwischen Marx, der Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat, zu Firestone, die Engels auf die Füße gestellt hat. Vom wahren Charakter von Arbeit, von der Aneignung menschlicher Arbeitskraft und der Menschen selber, bis hin zum wahren Charakter des weiblichen Geschlechts und seinen Aneignungen durch die Männer als Drehmoment der Gesellschaft. Bejubelt wurde Margot Schröder, als sie sagte, dass sie ihre Krampfadern liebt. Und weiter schreibt Jelinek oder beschreibt Jelinek zwei Arten von Texten, die auf dem Treffen vorgestellt worden seien oder die nach bestimmten Prinzipien folgen sollten, also sozusagen Vorschläge für Prinzipien feministische Literatur. Als solche Vorschläge spitzt Jelinek die Diskussion zu und schreibt: Bei den einfacher strukturierten Texten gibt es zwei Arten. Erstens, man sagt, wie es ist, aber möglichst so, wie es immer wieder schon gesagt worden ist. Oder zweitens, man sagt, wie man dabei leidet. Neue Lamoyanz. Am besten, man sagt gleich am Anfang, für welche Sorte man sich entscheiden möchte. Noch besser, man gibt gleich praktische Lebenshilfe, Verhaltensmaßregeln, Regeln für die Anwendbarkeit und Rezepte dazu. Dieses zu sagen, wie es ist, bedeutet ja eigentlich, das Wesentliche von einem Verhältnis darzustellen. Jelinek hält jetzt also diese Erlebnisschilderungen aus dem Alltag oder die Beschreibungen des weiblichen Körpers mit Schwangerschaftsnarben oder ohne offensichtlich nicht für das Wesentliche des weiblichen Lebenszusammenhangs. Und zwar denke ich nicht deshalb, weil sie diese Gegenstände nicht für literaturwürdig hält. Das Problem scheint mir eher zu sein, dass die Form der Erlebnisschilderung, nämlich diese praktische Lebenshilfe, Verhaltensmaßregel, Regel für Anwendbarkeit und Rezept sein soll, und dass das nicht der Aufklärung dieses Wesentlichen dient. Jelinek kritisiert also eine bestimmte Unmittelbarkeit, mit der das Leben der Frauen scheinbar dargestellt werden kann. Wo liegt das Problem? Die Frauen sind ja kulturell oder kulturgeschichtlich sowieso mit Körperlichkeit assoziiert und über ihr Muttersein und ihr Gattinnensein bestimmt. Und dieser gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit der Frauen, also Alltag und eben diese Körperlichkeit, Mutterschaft und Ehe, also was mit Frausein, der so zugerechnet wird oder zugeschoben wird, genau diesen Sphären haftet sowieso der Schein von Unmittelbarkeit und Ungeschichtlichkeit, also von Naturwüchsigkeit und Ewigkeit an. Das Wesentliche läge, so interpretiere ich Jelinek, also weniger in dieser Beschreibung des Alltags als Mutter und Gattin, wie er unmittelbar gegeben zu sein scheint, als vielmehr in der Aufdeckung, dass es sich um eine gesellschaftlich produzierte kulturelle und soziale Ordnung handelt, die Zwang auf Frauen ausübt oder die erstmal Frauen in diese Situation oder diese Lebenswirklichkeit bringt. Jelinek erzählt diese Wirkung, also dieses Aufbrechen dieser Unmittelbarkeit durch die polemische Überspitzung und durch die schroffe Gegenüberstellung von Geschlechterklischees. Und dazu noch ein Zitat. Die kritischen Tage der Frau in Berlin wollten den Mythos von der großen schöpferischen Mutter unbedingt verbunden sehen mit erdverbundener und urwüchsiger intellektuellen Feindlichkeit. Die Frau gibt dem Kind den Körper, der Mann gibt den Geist dazu, der Geist ist daher schlecht. Durch die Zuspitzung tritt also diese Klischeehaftigkeit dieser Zuordnung und diese Zementierung dieser Geschlechterordnung hervor. Wie schon erwähnt, stellt also Jelinek in ihrer Kritik diese scheinbar unmittelbar gegebenen Lebensbereiche in den Zusammenhang mit der Vorstellung, dass Literatur praktische Lebenshilfe, Verhaltensmaßregeln und Regeln für die Anwendbarkeit und Rezepte bereitzustellen habe. Anwendbarkeit und Verhaltensregeln als Maßstab von feministischer Literatur zu verstehen, würde ja voraussetzen, dass sich die Leserin mit dem Inhalt identifiziert, also ihre Lebenssituation im Text wiederfindet und sich auch einfühlen kann. Jelinek scheint also diese Identifikation der Leserin mit den geschilderten Personen und Geschehnissen in literarischen Produktionen ab. Und ich denke, ihre Ablehnung beruht auf ihrer Kritik der Identifikation der Frauen miteinander qua Frausein. Also ein bisschen ähnlich wie diese Kritik an diesen Selbsterfahrungsgruppen, diese Vorstellung dieser Identifizierung von den gleichen Erfahrungen, diesem Gleichsein qua gleicher Erfahrung. Diese Identifikation führt dann in den Augen von Jelinek auch zur Auflösung von jeglichem ästhetischen Urteil und von jeglicher Anerkennung für individuelle künstlerische Leistung. So polemisiert sie: Was von einer Frau kommt, ist sowieso gut, wenn Frau einem dabei ständig sagt, dass sie eine solche ist und daher leidet. Und weiter im Text schreibt sie: Julia Kristeva, nicht anwesend, weist auf die Gefahr der Verweigerung intellektueller Arbeit als männlich hin, auf die Gefahr der Ablehnung von ästhetisch andersartigen oder sonst wie ungewöhnlicheren Produktionen, auf die Ablehnung von Ausnahmen, auf den Zwang, das Individuum in der Frauengruppe verschwinden zu lassen. Das ist gut, denn das ist von einer Frau. Natürlich ist die Gefahr des Abkippens in die andere Richtung noch schlimmer, das Abrutschen in die neue Innerlichkeit, in den Individualismus als Selbstzweck, in die übersteigerte Subjektivität, in die Literatur der Einmaligkeit von Empfindungen, der Mythologisierung der Frau, des Frauseins, der Totalisation und des Totalitären. Sie misstraut also diesem Schein der Unmittelbarkeit und der ungebrochenen Identifikation mit einem undifferenzierten Wir Frauen, ebenso wie einem Innerlichkeitskult, der die Gesellschaftlichkeit des Subjekts aus den Augen verliert. Im Gegenteil setzt Jelinek gerade auf die Distanzierung von der eigenen Subjektivität und von dem eigenen, von dem eigenen alltäglichen Lebensbereich. Was schlägt sie vor? Sie schlägt vor und plädiert für andere ästhetische Methoden. Sie schreibt, es gibt auch andere ästhetische Methoden, Ausbeutung erfahrbar zu machen. Vielleicht sogar durch die Beugung der Wirklichkeit, was nicht deren Verfälschung bedeuten muss. Abstraktion gilt offenbar als intellektuell und daher als entartet. Die Beugung der Wirklichkeit fordert aber Distanzierung und Abstraktion von der eigenen Subjektivität. Und ist mithin, denke ich, das Gegenteil von Einfühlung in geteiltes Leid. Und daher empfiehlt Jelinek auch das Mittel, oder unter anderem empfiehlt sie das Mittel der Satire. Die Satire sei aber auf diesem Treffen der Schriftstellerinnen in Berlin sehr unbeliebt gewesen. Und sie schreibt, sehr unbeliebt war die Satire, vermutlich, weil sie nicht wie du den Schmerz fühlen kann. Ich denke, die Diskussion um feministische Literatur ist sozusagen eine Verarbeitungsweise oder ein Ausdruck davon, die veränderte Lebenswirklichkeit und die Erfahrungen der Frauen zu einer Darstellung zu bringen. Nach Jelinek darf aber die feministische Literatur, also oder diese Versuche dieser Darstellung, nicht auf ein bestimmtes Repertoire an Formen der Gestaltung festgelegt werden, also Formen, die diese Identifikation mit dem Wir Frauen oder der Einfühlung erzielen sollen. Genauso wenig förderlich scheint es für sie aber, oder scheint es in ihren Augen aber auch zu sein, scheinbar per se feministische Inhalte, wie zum Beispiel den Alltag, der eigene weibliche Körper oder das Muttersein, als Themenkanon feministischer Literatur zu bestimmen. Das, was ich jetzt anhand von Jelinek vorgestellt habe, ist sozusagen eine Art, wie diese schwarze Botin versucht hat, um diese Darstellungsweise, diesen Ausdruck oder ja, Gestaltung zu ringen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch ein weiteres Beispiel aus der Schwarzen Botin heranziehen, auch aus der Literatur, von der Schriftstellerin Ginka Steinwachs. Sie widmet sich dem gesellschaftlichen Naturverhältnis, genauer dieser kultur- und geistesgeschichtlichen Trennung von Sinnlichkeit und Vernunft. In ihrem Gaumentheater des Mundes sollen die Worte, die ja Träger von Bedeutung sind, selber sinnlich spürbar werden. Und der Text, aus dem ich jetzt ganz kurz ein Zitat vorlesen werde, ist der Abdruck von einem Vortrag, den Ginka Steinwachs in Berlin gehalten hat und der ihr Drama, also das Drama, das sie selber geschrieben hat, zum Gegenstand hat. Das Drama hat den Titel Georges Sand, eine Frau in Bewegung, eine Frau von Stand. Und in diesem kurzen Abschnitt, den ich jetzt vorlese, beschreibt, also wird in diesem Drama von Steinwachs die Figur der Georges Sand als Titanin beschrieben, die in Stein gemeißelt wird. Darunter fein gestimmt das Klavichord der Rippen. Chopin hat seine Etüde für schwarze Tasten draufgeschrieben. Darunter die Gürtellinie äquatorial. Quirlende, sirrende Perlen ohne Zahl. Das Weiß der Lenden wird Blinde blenden. Hammer ziseliert Scham, Charme, Schwarm, Schwamm drüber. Also die Autorin reiht hier Wörter und ähnlich klingende Laute aneinander und es scheint ja weniger sozusagen um diese Bedeutungsebene oder diesen Inhalt zu gehen, als vielmehr um diese Lust an dem Rhythmus und an der Melodie und eigentlich an so einem sinnlich spürbaren und einem sinnlichen Unsinn. Das steht, glaube ich, denke ich, hier in dem Mittelpunkt. Und die Sprache als Medium des Bewusstseins tritt hier also in ihrer körperlichen und sinnlichen oder auch in eben materiellen Dimension hervor. Daher nennt Steinwachs dann ihre Dichtung selber auch Utopie vom Wort, das fleischlich ist. Ich denke, ihr Programm war die grenzenlose Ausweitung von sinnlicher Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und das war sozusagen das Programm ihrer Art von feministischer Literatur. Und ich denke, diese zwei Beispiele, aber auch andere Autorinnen der Schwarzen Botin hatten an der Reduzierung von ästhetischen Problemen auf die Frage nach politisch korrekten Repräsentationen marginalisierter Identitäten oder auch Subjekte oder Gruppen als dem rein handelnden Personal von Filmen oder Romanen oder Dramen eher weniger Interesse. Ich komme jetzt zum Schluss von meinem Vortrag und möchte jetzt nochmal ganz kurz versuchen, so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen. Ich hatte in der Ankündigung ja geschrieben, dass es auch so ein bisschen darum gehen soll, diese feministische Kritik dahingehend zu betrachten, was das Bestechende daran ist und was aber auch die Begrenzungen sind. Ich denke, die Begrenztheit der Kritik der schwarzen Botin liegt schon auch in der Negativität. Genauer gesagt, in der Ausweitung dieser Negativität auf eine negative Kritik, die sich auf die Praxis der Frauenbewegung allgemein bezieht. Ich denke, das wird deutlich an dieser Forderung von Brigitte Klaassen, die Frauenbewegung solle eben negativ sein. Denn, wie vorhin schon gesagt, eine soziale Bewegung, die eine soziale und kulturelle Revolution anstrebt, also die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebt, wie soll die negativ sein? Insofern, denke ich, hat der Feminismus der schwarzen Botin da so ein bisschen eine idealistische Schlagseite. Denn er verkennt, dass auch jedes feministische Denken immer schon Teil dieser materiellen gesellschaftlichen Praxis ist und dass es also in diesem Sinne keine negative Praxis im Sinne einer Nichtpraxis geben kann. Unter dieser Hinsicht oder in dieser Perspektive ist die feministische Kritik der schwarzen Botin also eine bloße Umwälzung der Gedanken. Das Bestechende aber liegt darin oder da, wo die Kritik der schwarzen Botin auf diese Frage nach der Gestaltung und der Darstellung der Lebenswirklichkeit und der Erfahrungen der Frauen sich bezieht. Auch gerade in dieser Zeit, in der diese Lebenswirklichkeit und diese Erfahrungen eben so in der Umwälzung begriffen waren und in der Veränderung stattgefunden haben. Denn wie in kaum einer anderen Zeitschrift der Frauenbewegung vermögen es die Autorin der schwarzen Botin, mit Formen sprachlicher Vermittlung von Sinnlichkeit und Vernunft zu experimentieren, wie zum Beispiel Ginka Steinwachs, oder auch fetischisierte und verdinglichte Sprache aufzubrechen, durch eben Parodie, Satire oder Dekomposition oder Montage, wie es beispielsweise Jelinek tut, aber auch andere Autoren. Ja, nicht zuletzt denke ich, dass die literarische und auch die theoretische Praxis der schwarzen Botin ein unglaublich produktiver Angriff auf die geschlechtliche Dimension dieser gesellschaftlichen Trennung in Kopfarbeit und Handarbeit ist. Das heißt also, die schwarze Botin, denke ich, ist Ausdruck der Entwicklung einer weiblichen Intellektualität und künstlerischen Produktivität, wie sie historisch eben, denke ich, erst in diesem Ausmaß und in dieser Fruchtbarkeit in den 70er Jahren möglich geworden ist. Und mit diesem Urteil, oder vielleicht stelle ich das auch zur Diskussion, dieses Urteil, möchte ich meinen Vortrag beenden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.